Bitte Okay. Guten Tag, mein Name ist Uslu Ogulları. Ich bin auf dieser Station als Assistant Arzt tätig. Würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin damit einverstanden. Ja, ich möchte so als persönliche Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Hermann Martin. Ja, Herr Martin, könnten Sie Ihre Vor- und Nachname buchstabieren, bitte? Hermann W. Heinrich, Emil, Richard, Martha, Anton, Norbert, Norbert. Martin. Nachname ist Hermann? Nachname ist Martin. Martin. Ja, Herr Martin, wie alt sind Sie? Ich bin 62 Jahre alt. Und wann ist sie genau geboren? Jetzt muss ich überlegen, wann bin ich genau geboren? Kein Problem. Nee, der 1. Februar 1960. 60. Ja. Und wie groß sind sie? Ich bin 1,75 Meter groß. Und wie viel wiegen sie? Ich wiege momentan 78 Kilo. Gut. Ja, Herr Martin, was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Also, erstens, ich habe in den letzten 8 Wochen ungefähr 20 Kilo Gewicht verloren. Oh, ja. Und seit ungefähr 2 Wochen habe ich Bauchschmerzen. Und ich habe mich heute Morgen selber im Spiegel erschrocken. Ich bin gelb angelaufen. Ja. Gelb. Und Sie haben gesagt, Sie haben 2 Wochen Bauchschmerzen. Wo genau sind diese Schmerzen? Ja, Bauch so Oberbauch. rechtes, ja, rechter Oberbauch würde ich sagen. Rechter Oberbauch. Schmerzen. Und könnten Sie oder strahlen diese Schmerzen irgendwohin aus? Nee, die strahlen nicht aus. Das ist genau da oben, wo ich es gesagt habe. Okay. Und können Sie beschreiben diese Schmerzen, ein drückende Schmerzen oder ein stechende Schmerzen? Wie können Sie beschreiben? Also das ist so ein stechender Schmerz. Ja, der ist immer da, ja. Immer da. Und Immer da, ja. sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder langsamer? Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ja. Die waren plötzlich da und dann sind sie auch nicht weggegangen. Ah, weggegangen. Aber immer da. Immer da. Und ja, haben Sie ein volles Gefühl in diesem Bereich? Gefühl? Nee, völlig Gefühl habe ich nicht. Und wie stark sind diese Schmerzen? Gibt es auf einer Skala, wobei 0 ist leichteste, ist stark der Starke entspricht? Also so wie Sie das schildern, hätte ich jetzt gesagt, so 6 bis 7. 6 bis 7. Und haben Sie bemerkt, sind diese Schmerzen immer schlimmer geworden oder? Nee, die sind ungefähr immer gleich. Immer gleich. Und haben Sie früher diese Schmerzen oder diese Beschwerden gehabt? Nein, sowas habe ich vorher noch nie gehabt. Und Sie haben erwähnt, Gerd Harn haben Sie gesehen, Gerd Wasserrassen? Nee, das Urin ist eher so braun, dunkel. Dunkelgrün. Und Aber meine Augen sind gelb und meine Haut ist sehr ja. gelb. Ja, verstanden. Ja. Ja, verstanden. Gut. Und ja, Augengelb und Hautgelb. Haben Sie Juckreiz? Nee, so richtig Juckreiz habe ich nicht bemerkt. Nicht mehr. Und was denken Sie, gibt es einen bestimmten Einlöser für diese Beschwerde? Haben Sie bemerkt etwas? Nee, wie Nee. gesagt, ich weiß selber nicht, deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Ja, ich habe nur gemerkt, ich verliere an Gewicht, dann sind die Schmerzen plötzlich da gewesen Ja, und dann war ich plötzlich gelb. Sie haben, sind Sie dafür eine Arzt oder beim Hausarzt gewesen? Nee, ich bin direkt zu Ihnen gekommen. Haben Sie dagegen eine Medikamente eingenommen? Nee, Medikamente habe ich bisher keine genommen. Okay. Haben Sie Nachschweiß? Was meinen Sie mit Nachschweiß? Schwitzen Sie in der Nacht oder Also, mir wird Schwitzausbruch haben Sie in der Nacht? Schweißausbruch, Schweißausbruch. ja. Der Kopf wird so ein bisschen nass. Meinen Sie das damit? Ja, ich habe das gemeint. Das ist aber kein Nachtschweiß. Nachtschweiß bezeichnet man im Deutschen so viel, wenn das Bett nass wird oder die Kleidung Ja, gewechselt werden muss. richtig, ich Das habe ist es gemeint. Nachtschweiß. Wenn Ja. der Kopf nass wird, ist das kein Ja, Nachtschweiß. ich weiß. Nachschweiß, ich habe gemeint, ja. Und ja, Sie haben Gewicht verloren. Wie ist Ihr Appetit? Ich glaube nicht gut, oder? Momentan nicht gut. Also seitdem ich gelb bin, habe ich keinen Appetit mehr. Aber bis vor 2, 3 Tagen konnte ich gut essen. Und obwohl ich gut gegessen habe, habe ich abgenommen. Ja, haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Nee, Übelkeit oder Erbrechen habe ich nicht gehabt. Nee. Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Weder noch. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Wie meinen Sie das so? Ohne Schmerzen oder? Dunkelverfärbung, ja. Schmerzen, Brennen? Nee. Nee, gar nicht. Okay, gut. Haben Sie Ihre Hand zittern? Haben Sie bemerkt? Ob ich ein Händezittern bemerkt habe? Ja, Hände zittern. Nee, habe ich nicht. Ich bemerke, gut. Und haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln in der Hand, Hände oder in den Beinen? Nee, habe ich nicht. Haben Sie Ihre Bauch eine, ihr habt gefragt, kein Vollgefühl? Nee, kein Völlegefühl. Ja, okay. Haben Sie geschwollene Beine? Nee, meiner Meinung nach nicht. Sie können ja mal gucken. Ja, ich würde gerne nach dem Aufnahmegespräch untersuchen. Gut. Ja, haben Sie von Erkrankung oder leiden Sie an chronischer Krankheit, wie ich wissen sollte, zum Beispiel Blutzucker, Bluthochdruck? So zuckerkrank bin ich nicht, aber mit dem Blutdruck habe ich ein bisschen Probleme, ja. Nehmen Sie dagegen Medikamente ein? Ja, mein Hausarzt hatte mir vor ein paar Jahren mal Ramipril aufgeschrieben gehabt Ja. und das scheint jetzt nicht mehr auszureichen und ich nehme noch Bisoprolol dazu ein. Bisoprolol. Nehmen Sie beide, Ramipril auch Bisoprolol. Ja, beide. Ungefähr 6 Monate nehmen Sie. Nee, schon länger. Das dürften schon 2 Jahre sein. 2 Jahre. Ramipril, wie viel Milligramm nehmen Sie? Also Ramipril nehme ich zweimal und von der Bisoprolol zweimal 2,5. 2 Mal. Okay. Nehmen Sie noch andere Medikamente ein? Entschuldigung. Kein. Ja, ich nehme noch einen Cholesterinsenker, das Atorvastatin. Ja. Nehmen Sie Atorvastatin in den einmal täglich. Ja, vor dem Schlafen gehen. Ja, ich glaube, wie viel Milligramm nehmen Sie? Das dürften, ich glaube, 10 Milligramm sein. 10 Milligramm, okay. Und nehmen Sie gelegentlich andere Medikamente nehmen? Wenn ich mal Schmerzen habe, was aber sehr Ja. selten ist, mal vielleicht so eine Paracetamol, aber mehr nicht. Nein, nicht. Okay. Wurden Sie schon operiert? Nee, bisher bin ich nicht operiert worden. Nicht operiert. Gut. Ich hab vergessen. Haben Sie Fieber? Fieber? Ich glaube nicht. Ich habe nicht gemessen, aber ich glaube, ich habe kein Warm war es mir nicht. Okay, ja, verstanden, danke. Haben Sie Allergie? Allergien, Sie meinen gegen Medikamente? Medikamente oder gegen Lebensmittel, Unverträglichkeit oder? Nee, Medikamentenallergien sind mir nicht bekannt und auf Lebensmittel wüsste ich jetzt auch nicht. Nein. Oder Pollenallergie oder Heuschnupfenallergie. Ja, in der Jugend hatte ich mal so Gräserallergie, das ist aber wieder weg. Weg, gut. Rauchen Sie? Ja, ich rauche noch. Wie viel Zigarette täglich rauchen Sie? Und wie lange? Also das dürfte so eine Packung sein. Ach, ich rauche seit der Jugend. Das dürften vielleicht 30 Jahre sein. Nein, ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, hin und wieder mal, ja, vielleicht so in der Woche vielleicht zweimal, dreimal. Trinken Sie Bier oder Wein, was trinken Sie? Ich trinke eher Wein, Bier mag ich nicht. Wein. Zwei bis drei Mal Wein in der Woche trinken Sie. Okay. Das ist eine Routinefrage, nicht persönlich. Haben Sie schon Drogen probiert? Nein, nein, mit Drogen habe ich nichts. Okay. Und wie gehen jetzt Familienanamnese? Sind Ihre Eltern am Leben oder haben Sie chronische Krankheiten, wie ich wissen sollte? Also meine Eltern sind gestorben. Die leben Nein. beide nicht mehr. Aber chronische Krankheit, ja, meine Mutter hatte Diabetes, und zwar ein Typ 2, so viel ich weiß. Und mein Vater, der hatte Dickdarmkrebs gehabt. Wie alt war Ihr Vater, gestorben? Mein Vater war damals, ich glaube, 75 gewesen. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine Schwester. Ist sie gesund? Die ist gesund. Gut. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, zwei Söhne und eine Tochter. Sind Sie gesund auch? Ich glaube, ich hoffe. Ja, Gott sei Dank, denen fehlt nichts. Die sind Ja, gesund. gut, sehr gut. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Busfahrer. Waren Sie schon in der letzten Zeit im Ausland? Nee, im Ausland war ich seit 2 Jahren nicht mehr, seit der Ja, Pandemie. gegen Corona. Ja. Wurden Sie vollständig gegen Corona geimpft? Ja, ich bin geimpft und auch geboostert. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Herr Martin, ich habe für mich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas sagen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Geht diese gelbe Farbe weg? Herr Martin, ich glaube, Sie haben eine Leberprobleme, etwas, aber ich kann jetzt nicht bestimmte Diagnose sagen. Oder aber ja, ich muss so erst etwas diagnostische Maßnahme durchführen. Danach könnte ich dazu mehr sagen. Ihr Geld weg oder wie können welche Therapie können wir durchführen. Alles könnte ich sagen. Aber zuerst muss ich körperlich untersuchen und anders. Das heißt, ich muss hier bleiben. Ich darf nicht nach Hause. Ja, ich glaube, es ist besser. Es wäre gut, Sie können uns bleiben. Sie haben ja, 20 Kilogramm Gewicht verloren. Wir müssen das abzuklären. Okay, wenn es sein muss, dann ist eben gut. Ja, wir sollen Ihnen stationäre aufnehmen. Gut. Wenn Sie das so sagen, dann bleibe ich da. Ja, nein, vielen Dank für Ihre deutliche Antwort. Okay. Hat jemand andere Fragen? Also weiß ich nicht, wie wichtig ist, aber vielleicht können wir auch den Stuhlgang fragen, wie der Stuhlgang hat sich eine Farbe verändert oder. Der Stuhlgang, ja. Der ist so ein bisschen heller geworden, so, so sandig, würde ich sagen, sandfarben. Werden Sie schnell müde? Also bis heute eigentlich nicht. Ich habe mich immer topfit gefühlt gehabt. Haben Sie ansteckende Krankheit wie Hepatit? Ist mir nicht bekannt. Gibt es noch eine Frage oder wir können anfangen? Ach, das ist. Ich versuche. Ich überlasse es euch. Aber ich bin ein schwieriger Patient, das muss ich sagen. Nein. Das wird sich noch herausstellen, da sind wir gespannt. Sie haben gesagt, wir haben noch nicht angefangen. Okay. Ja, Herr Oberarzt, haben Sie gesagt, ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Ich habe heute aufgenommen. Ja, Herr Hermann Martin ist 62 Jahre Patient. Er ist 1,75 Meter 75 groß und 78 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich bei uns wegen seit 2 Wochen bestehender aufgetretener und stechender Bauchschmerzen in der rechten Seite. Oberbauchschmerzen in der rechten Seite vor. Und der Patient berichtete, dass er in den letzten 8 Wochen 20 Kilogramm verloren habe. Auch. Und der Patient klagt über gelbliche Haut und gelbliche Urinausscheidung. Nicht gelblich, braun, brauner Urin. Braunische Urinausscheidung. Und der Patient gab an, dass ihre Schmerzen plötzlich und dauerhaft aufgetreten sein. Und aufgetreten sein. Auch der Schmerzintensität liege bei 6 und 7 zu sehen. Und der Patient auch Schmerzen und ja. Der Patient, die Frage nach anderen Symptomen wurden verneint. Und ja, wurden verneint. Auch die vegetative Anamnese ist sei unauffällig. Ja, sei unauffällig. Und der Patient leidet an arterieller Hypertonie seit 2 Jahren und auch Hypercholesterinämie. Auch Hypercholesterinämie. Der Patient nehme regelmäßig Ramipril 5 Milligramm 1,01, auch Bisoprolol 0,5 Milligramm 1,01 und Atorvastatin 10 Milligramm 0,01. Der Patient sei bisher noch nicht operiert worden und er habe keine Allergie. Er rauche eine Packung Zigaretten täglich seit 30 Jahren. Er trinke 2 bis 3 Mal in der Woche Wein und er nehme keine Drogenkonsum wurde verneint. Sein Vater sei an Kolonkarzinom verstorben. Auch seine Mutter habe Diabetes mellitus Typ 2 gelitten und er habe eine gesunde Schwester und der Patient sei verheiratet. Er habe 2 gesunde Söhne und eine Tochter. Er sei Busfahrer und ja, Busfahrer. Er wurde gegen Corona vollständig geimpft. Aufgrund der anamnestischen Angabe deuten am ehesten hepatozellulär Karzinom oder chronische ja, 8 Wochen. Machen wir doch mal Schritt für Schritt. Ja, ja. Wie gehen Sie denn? Wir müssen ja nicht sofort, man sagt so eine Ferndiagnose, wir haben keine Röntgenaugen. Oder chronische Leberkrankheit oder Leber, ja, chronische, aber 8 Wochen, ja. Das kann ja alles Mögliche sein. Er kann auch einen Steinleiden haben, ne? Oder der kann auch eine Pankreatitis haben, wir wissen es nicht genau. Ne? Aber haben Sie ihn denn untersucht? Sind die Schmerzen auslösbar? Ja, sind die reproduzierbar, sagt man. Haben Sie mal palpiert, draufgedrückt? Wo sind denn die Schmerzen genau lokalisiert? Mehr so über der Leber, mehr so Epigastrium? Wo sind denn die Schmerzen? Ja, ich muss so erst körperlich untersuchen. Im körperlichen Untersuch könnte ich Inspektion auch. Die Haut, Verfärbung der Haut, gelbe Haut. Und Palpation. Kann ich die Hepatomegalie oder Splenomegalie abtasten? Ja. Auch Abklopfen oder Perkussion kann ich vermehrte Atemgeräusch oder verminderte Atem, Bauchgeräusch. Darmgeräusche hören, na klar. Jetzt haben Sie ihn untersucht. Und Sie haben auch Blut abgenommen. Ja, Wie sind denn seine Blutwerte? Werde ich Blut abgenommen. Im Blut möchte ich Blutbild, Entzündungsparameter, Leberparameter und Cholesterinparameter, Alkalinphosphatase, GGT auch. Ja. Natürlich Gerinnungsparameter, INR, INR und Urinstatusuntersuchung und ja auch Schilddrüsenhormonuntersuchung. Sehr gut. Jetzt haben Sie Blut abgenommen. Wenn jemand zu Ihnen mit einem Ikterus kommt, also so Bilirubin, natürlich, Bilirubin und Hämolytische Parameter. Ja, sehr gut. Also die Hämolyseparameter, das muss man sicherlich mit angucken. Ne? Haptoglobin ist da sehr, sehr wichtig. Natürlich. Und die LDH müssen Sie sich angucken. LDH. Haptoglobin, LDH, Bilirubin. Und natürlich, ich möchte hepatoseller, ich möchte Alphafet AFP bestimmen, um die HGG so auszuschließen. Nein, das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Protein. Nee, mit Tumormarker kann man keinen Krebs feststellen. Das ist nicht erlaubt. Ja, ich weiß. Ne? Aber Alpha-Fetoprotein können wir bestimmen. Nee, muss man nicht. Noch nicht. Das ist nicht richtig. Wir gehen Schritt für Schritt an die Sache ran. So, Sie haben jetzt Blut abgenommen und dann sehen Sie, Elektrolyte sind okay. Auch Kreatinin ist normal. Natürlich. Harnsäure ist normal. Harnstoff ist normal. Aber der hat ein Bili-Gesamt von 6,4. Ja. Und Transaminasen sind zwei- bis dreifach erhöht. Und dreifach. Haptoglobin dreifach oder vierfach, je nachdem. Und Haptoglobin ist normal. Ja, das ist nicht erniedrigt. Nicht niedrig, normal. Ja? Und alkalische Phosphatase ist auch ein bisschen erhöht. Und der hat ein bisschen CRP. Ja, Normalwert geht bis 0,5. Und der hat ein CRP von ungefähr 3 bis 4, mehr nicht. Ja. Und Blutbild ist normal. Der hat keine Leukozytose. Hämoglobin ist bei 14 und Thrombozyten sind bei 237.000. Ist Cholesterinparameter erhöht? Also ich habe die Bilirubin nicht ganz genau verstanden. Wie ist die indirekt und direkt? Was wurde nicht verstanden? Ja. Sie haben gesagt, ich erinnere mich. Ja. Ja, Bilirubin. Bilirubin ist erhöht. Ne? Ja. Und eine Sache noch. Es fällt auf, dass er eine LDH von 480 hat. Erhöht. LDH ist erhöht. Erhöht. So. Ja. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ja, jetzt möchte ich ein Abdomen-Ultraschall durchführen. Abdomen-Sonographie durchführen. Sehr gut. Natürlich. Und in Abdomen Ultrason können wir Gallenwege, Gallenblase, auch Leber, Pankreas untersuchen oder beurteilen. Und wir können auch Gallenwege Verdickung oder Ödematös oder ja, es kann sein. Ja, na klar. So. Und jetzt haben Sie den Ultraschall gemacht und Sie sehen abdomensonografisch keine Gallenblasensteine, aber der DHC ist gestaut. Der DHC ist gestaut und es fällt Ihnen auf, dass... es kann eine Probleme in Gallenwege, oder? Nee. Es fällt dann auf, dass die Magenwand ziemlich dick erscheint. Magenwand. Magenwand, ja. Sie können mit dem Ultraschall ja auch den Pylorusbereich einsehen. Mhm. Und dann fällt Ihnen auf, der DHC ist gestaut, aber die Magenwand ist ziemlich dick. Magenwand. Ja, Pylorusbereich, ziemlich verdickt. Dann... ich möchte auch Endosonographie durchführen oder RCP? Nee, Sie können ja erstmal eine Magenspiegelung machen. Magenspiegelung, ja. Richtig. Ja, also eine ÖGD, eine Magenspiegelung. Auch doch, ja. Jetzt haben Sie den Patienten aufgeklärt und der ist zur Magenspiegelung. Und dann sagt der Gastroenterologe, der Endoskopiker, also im Pylorusbereich da unten, Magenausgangbereich, da ist ein großer Ulkus, irgendetwas Tumoröses. Ja? Ja, er nimmt daraus Biopsien und sagt, wir müssen noch eine ERCP machen. Yeah. Ja. MRCP würde ich jetzt nicht machen, weil wir sehen ja dass der einen Stau hat. Ich brauche gar nicht noch eine MRCP. Ne? Wieso eine ERCP? In der ERCP dann kriegt er eine ERCP, eine endoskopische Darstellung der Gallenwege. Ne? Und dann sieht er das, ja, na klar, endoskopische retrograde Kolangiopankreatikografie. Sehr gut, sehr gut. So, und er sieht, dass dabei der Ductus choledochus von außen irgendwie abgedrückt wird, eine Stenose. Ja, wir können gleichzeitig behandeln, eine Stent durchführen. Oder... Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann legt der Endoskopiker gleich einen Stent da rein. Ja, Stent. So. Stent anlegen, kann ich sagen. Stent anlegen. Stent einlegen. Man sagt Stent legen oder Stent implantieren. Ja, das kann man beides sagen. Ja. Ich sage, wenn zum Beispiel am Herzen, nenne ich das implantieren. Aber so in den Ductus choledochus wird das da reingelegt. Ne? Ich sage immer Stent-Einlage. Ne? Gut. Und dann sagen Sie, gut, jetzt haben wir die Galle drainiert. Die Galle kann jetzt abfließen. Nach der ERCP und nach der Stent-Einlage sieht auch der Endoskopiker, dass die Galle in den Zwölffingerdarm, in den Duodenum, alles sehr gut abfließt. Hm. So. Jetzt wird der Patient wieder auf die Station geschickt. So. Was machen wir jetzt? Jetzt, wir haben Probe entgenommen. Sehr gut. Wir müssen die pathologische Ergebnisse bekommen. Ja. Danach können wir unsere Therapie planen oder Therapie durchführen. Ja, jetzt sagen Sie mir mal ein paar Beispiele, was da oben rauskommen kann. Was? Welche Erkrankungen können sich jetzt da oben in dem Bereich bilden? Welche Beispiele? Ja, zum Beispiel eine als Differentialdiagnos kommen, Cholangiokarzinom oder. Ja, das kann zum Beispiel sein. Cholangiokarzinom oder Pankreas. Pankreaskarzinom auch. Pankreaskarzinom kann natürlich auch sein. Ja, sein. Und. Oder chronisch Pankreatit? Nee. Das kann auch ein Magenausgangskarzinom sein. Magenausgang, ja. Was sich dann da, das kann auch ein Duodenumkarzinom sein. Mhm. Ja, das kann auch ein Leberzellkarzinom sein, was Sie auch gesagt haben. Ja. Richtig. Aber ich habe diesen Patienten tatsächlich bei mir auf der Station gehabt. Wissen Sie, was die Histologie ergeben hat? Nee. Ein Non-Hodgkin-Lymphom. Ah. Ja, deswegen habe ich gesagt, ein schwieriger Patient. Ja. Ungewöhnliche. Ja, also man muss an alles denken. Deswegen ist wichtig, dass Sie Schritt für Schritt arbeiten und dass Sie auch die Ergebnisse abwarten. Ne? Und dann kam raus, das ist ein aggressives, großzelliges B-Non-Hodgkin-Lymphom. Wow. Ja? Interessant. Ja. Interessant, ne? Ja. So, und jetzt stellt sich die Frage. Aber im Blutbild ist unauffällig. Blutbild, differenziell Blutbild auch unauffällig. Keine Leukozytose. Nee, das muss keine Leukozytose machen. Hm. Gibt es keine Abdominalsonographie? Ja, das muss man nicht sehen. Wie gesagt, das Einzige, was man im Ultraschall gesehen hat, dass eben der DHC so gestaut war und dass eben da in dem Bereich, wo der Magenausgang da ist, dass da einfach die Wand verdickt ist. Ja? Wahrscheinlich ist das so ein Lymphom, was so zwischen Magen, zwischen Gallengang und Leber in dem Bereich Duodenum da einfach gewachsen ist und das Ganze damit infiltriert hat. Wenn ich jetzt weiß, das ist ein Non-Hodgkin-Lymphom, was muss ich als nächstes machen? Wir können Chemotherapie empfehlen oder? Nee, noch nicht. Erstmal die Diagnostik festmachen. Ne? Bei Lymphomen müssen Sie gucken mit CT, ein Staging, sagt man ja. Ne? Also Sie müssen jetzt gucken. Abdomen-CT. Auch ja, Abdomen mit Thorax und Hals-CT. Ne? Und jetzt sagt der Radiologe, das bekannte Lymphom im Oberbauch infiltriert Duodenum, Magenwand, Pankreas und auch teilweise die Leber. Hallo? Hallo. Sie hören mich, weil Ihr Bild war eingefroren. Jetzt besser, ich glaube. Jetzt besser, ja. Und wie gesagt, und der Radiologe sagt, das ist nur an dieser Stelle. Und sonst gibt es keine Lymphknoten. Die Milz ist nicht vergrößert, die Leber ist nicht vergrößert. Und man sieht, dass der DHC ein bisschen gestaut ist, aber er sieht den Stent. Und Sie sehen anhand der Blutwerte, dass die Cholestase-Parameter zurückgehen. Ja, sehr gut. Ja. Und jetzt kommt das, was Sie gesagt haben. Was würden Sie jetzt bei diesem Menschen machen? Natürlich sind Sie kein Hämatologe, aber was man wissen muss, Non-Hodgkin-Lymphome operiert man nicht. Das wäre eine Fangfrage. Nicht operierbar. Nein, nicht operieren. Das macht keinen Sinn. Ja, ja. Weil mit Chemotherapie können Sie diese Leute heilen. Hm. Ja? Mit einer Operation würden Sie den Menschen einfach krank machen. Sie würden alles rausschneiden. Ja. Ist aber alles nicht notwendig, überflüssig. Ja. Ja? Und deshalb wurde dann der Patient zu uns in die Hämato-Onkologie verlegt, wo wir dann eine Chemotherapie, Chemoimmuntherapie gemacht haben. Chemoimmuntherapie. Chemoimmuntherapie. Die neue Immuntherapie, die, oder? Nee, das ist ein bewährtes Medikament, das Rituximab, dieser CD20-Antikörper, was mit der klassischen CHOP-Therapie kombiniert wird. CHOP Arti Rituximab, CHOP plus Rituximab, oder? Ja, richtig. Rituximab plus CHOP. Ja, und genau so ist es. Mhm. Ja. Und der hat jetzt mit der Therapie begonnen und innerhalb von 5-6 Tagen war der Patient beschwerdefrei. War sehr gut. Ja, das wird sehr schnell. Durch die Stent, ja. Nicht durch den Stent. Durch die Chemotherapie. Ja. Weil durch die Chemotherapie schwillt der Tumor ab und durch die Druckentlastung lässt auch der Schmerz nach. Ja. Natürlich muss man diesem Menschen auch ein PPI geben, Pantozol oder Omeprazol oder je nachdem, was zur Verfügung dasteht. Und worauf man auch noch achten muss, ja, dass die Gefahr ist, wenn ein Lymphom die Magenwand infiltriert und dann behandelt man ihn mit einer Chemotherapie, dann besteht die Gefahr, dass eine Perforation entsteht. Perforation. Ja, das ist immer die Gefahr dabei. Perforationsrisiko. Perforationsrisiko, weil die Magenwand infiltriert ist. Mhm. Und deswegen muss dieser Mensch etwas länger da bleiben, falls er blutet, falls er ein akutes Abdomen entwickelt, dass man dann chirurgisch gegebenenfalls intervenieren muss. Mhm. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Ja, das ging alles gut bei ihm und die Symptomatik ging relativ rasch zurück. Der war beschwerdefrei und den haben wir dann so ungefähr nach 10 Tagen wieder entlassen. Wow, super. Er ist besser geworden. Er ist absolut besser geworden. Absolut. Ja? Deswegen habe ich gesagt, ein schwieriger Patient, nicht so ganz einfach sehen und nicht direkt durch Symptome auf bestimmte Erkrankungen, Diagnosen festlegen. Das sollte man nicht machen. Ja, ja? Lieber Schritt für Schritt gehen. Und nur wenn der Prüfer sagt, was vermuten Sie denn, welche Diagnose, dann können Sie aufzählen, aber nicht durch Ikterus oder durch Schmerzlokalisation von einer bestimmten Erkrankung sprechen. Das mögen die nicht so gerne, so viel ich weiß. Es könnte sein ein Leber- oder Gallenwege-Probleme oder ja. Ja, richtig. Also das kann alles Mögliche in dem Bereich sein. Ja. Gallenblase, Gallengänge, das kann das Duodenum sein, das kann aber auch Pankreas sein, wie eine Kollegin oder ein Kollege geschrieben hat. Das kann auch in dem Bereich ein Kolonproblem sein. Ja, im Transversum-Bereich oder in der Flexura dextra kann ja sein. Das wissen wir ja alles nicht. Ne? Nee. Und wenn im CT jetzt gesagt worden wäre, da wäre im Kolon noch irgendetwas, was abgeklärt werden muss, hätte man vielleicht noch eine Koloskopie machen müssen. Aber So ist das Ganze relativ rasch und schnell gelaufen. Und ja, man hat dann auch schnell die Diagnose gehabt und dem Mann konnte gut geholfen werden. Gut. Ja? Ja, danke. Gut. Schwierig gewesen? Ja, nur durch den Nervkummer. Ja, na klar, na klar. Aber viel